بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Wir haben in der letzten Woche damit angefangen, über Ramadan zu sprechen. Und wie wir bereits letzte Woche gesagt haben, werden wir inshallah an dieser Freitagspredigt einige Regeln bezüglich des Fastens erwähnen, damit jeder von uns vorbereitet ist auf diesen besonderen Monat. Nachdem wir gesehen haben, wie die Salaf den Monat verbracht haben, wollen wir nun einige Dinge über Ramadan erfahren, um zu wissen, wie wir zu fasten haben und worauf wir achten müssen. Als allererstes sollt ihr wissen, dass das Fasten in Ramadan eine Anbetung ist. Und wie jede andere Anbetung auch, bedarf es einer Absicht. Und diese Absicht, was das Fasten anbetrifft, das muss am Abend zuvor gemacht werden. Das heißt, ein Abend bevor du fastest, musst du die Absicht fassen, diesen Tag danach zu fasten. Und es ist so, dass du nach Sonnenuntergang Zeit hast, bis kurz vor Sonnenaufgang, also bis kurz bevor es zum Fajr gerufen wird. Und dieses gilt für jede Nacht im Monat Ramadan. Und das ist die richtige Meinung der Gelehrten. Dass für jeden Abend musst du die Absicht fassen, am nächsten Tag zu fasten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, die Taten gelten nur entsprechend den Absichten. Und deswegen ist es unbedingt erforderlich, dass du die Absicht fasst, zu fasten und dass du auch genauso die Absicht fasst, was du fasten willst. Weil du kannst freiwilliges Fasten fasten oder Tage, die du noch nachholen musst. Oder natürlich das Fasten in Ramadan. Das heißt, es muss auch klar sein in deiner Absicht, was du fasten möchtest. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, so wie es bei Abu Dawud und Tirmidhi verzeichnet ist und von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, wer die Absicht zum Fasten nicht vor Fajr hat, für den gibt es kein Fasten. Und deswegen ist es wichtig, dass du wirklich die Absicht vorher fasst, den nächsten Tag zu fasten. Und das reicht schon aus, dass wenn du zuvor aufstehst in der Nacht, um den Suhoor einzunehmen, um dieses Essen einzunehmen, reicht dies bereits aus. Außer natürlich, du bist jemand, der generell um diese Uhrzeit aufsteht, weil er arbeiten muss, dann musst du wirklich darauf achten, dass du die Absicht fasst zum Fasten. Aber wenn du sonst um diese Uhrzeit niemals aufstehst, um zu essen, aber jetzt im Ramadan dies tust, dann ist dies inshallah schon diese Absicht, was du gefasst hast. Und ihr sollt wissen, dass das Fasten durch bestimmte Handlungen ungültig wird. Deswegen sollte jeder von uns diese Handlungen kennen, damit er diese nicht macht. Weil wenn man diese Handlungen macht, ist sein Fasten automatisch ungültig. Und dazu gehört das beabsichtigte Essen und Trinken. Also wer am Tage von Ramadan absichtlich isst oder trinkt, sein Fasten ist damit ungültig geworden. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, wenn er es vergisst oder hierauf isst oder trinkt, soll er sein Fasten fortsetzen, denn Allah hat ihn einfach gespeist und getränkt. Das gilt für den, der es unabsichtlich macht. Wenn du vergessen hast, dass du am Fasten bist und hast du gegessen oder getrunken, dann ist es dir aufgefallen oder irgendeiner hat dich darauf hingewiesen, dann kannst du dein Fasten normal fortsetzen, weil der Habende Allah ist derjenige, der dich zu diesem Augenblick gespeist und getränkt hat. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagt in einem anderen Hadith, bei Ibn Hibban und Al-Hakim verzeichnet ist, von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, wer sein Fasten im Ramadan versehentlich gebrochen hat, muss weder den Tag wiederholen, noch eine Sühne leisten. Weil du es ja nicht mit Absicht getan hast. Wenn du aber eine Person siehst, der während der Tage von Ramadan am Essen ist, dann weise ihn darauf hin, dass er doch am Fasten ist, weil vielleicht hat er es vergessen, deswegen solltest du ihn darauf hinweisen. Aber derjenige, der absichtlich ist, und absichtlich trinkt, sollte wissen, dass er eine gewaltige Sünde begangen hat und dass er beim Erhaben Allah aufrichtig um Vergebung bitten soll und dass er versuchen sollte, viel freiwillig zu fasten. Außerdem, was dein Fasten brechen kann und dein Fasten ungültig macht, ist das absichtlich erwirkte Erbrechen. Derjenige, der seinen Finger in den Mund steckt und daraufhin erbricht, dieser, sein Fasten ist ungültig und er muss diesen Tag nachholen. Wer aber unabsichtlich erbrochen hat, weil er irgendwas gesehen hat oder irgendwas gerochen hat, er kann sein Fasten ganz normal weiterführen und muss auch keinen Tag nach Fasten, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, so wie es bei Abu Dawud und Tirmidhi verzeichnet ist, von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, wen das Erbrechen überkommt, der muss nicht nachholen, wer jedoch absichtlich erbricht, der muss nachholen. Und genauso ist das Fasten ungültig für die Frau während ihrer Menstruation oder während des Wochenbettes. Und da gilt für die Frau, dass wenn sie am Fasten ist, den ganzen Tag über, und dann kurz vor Sonnenuntergang, kurz vor dem Gebetsruf, sie ihre Menstruation bekommt, dann ist damit ihr Fasten ungültig und sie muss diesen Tag nachholen. Sie kann nicht sagen, ja, aber noch 10 Minuten waren bis zum Gebetsruf oder sonst was, sondern dieser Tag ist für sie dann ungültig und sie muss den Tag nachholen, und hierüber herrscht Konsens unter den Gelehrten. Und was das Fasten auch ungültig macht, ist die Abtrünnigkeit vom Islam. Das ist derjenige, der von der Religion abgefallen ist, sein Fasten ist automatisch ungültig. Auch wenn er während des Tages wieder zum Islam zurückkehrt, muss er diesen Tag nachholen, weil sein Fasten ist ungültig geworden, weil der Habene Allah im Koran gesagt hat, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Wenn du Allah andere beigesellst, wird dein Werk ganz gewiss hinfällig. Und zur Abtrünnigkeit gehört es, dass man den Haben Allah beschimpft oder seinen Gesandten oder dass man die Religion beschimpft. Und das findet man leider in zahlreichen muslimischen Ländern, dass Leute anfangen, die Religion zu beschimpfen oder den Haben Allah oder den Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und dies gehört, wie gesagt, zur Abtrünnigkeit von der Religion. Und was das Fasten genauso ungültig macht, ist der Geschlechtsverkehr. Das heißt, derjenige, der tagsüber mit seiner Frau geschlafen hat, der muss diesen Tag nachholen und er muss Sühne leisten. Das bedeutet, er muss einmal den Tag nachholen und dann muss er einen muslimischen Sklaven freikaufen. Wenn er keinen finden sollte, dann muss er 2 Monate hintereinander fasten. Wenn er das nicht kann, aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen, dann muss er 60 Arme speisen. Und es ist auch wichtig, dass man genau diese Reihenfolge einhält. Weil jemand vielleicht, der reich ist, der könnte sagen, die 60 Arme, die kann ich auch speisen. Und schläft dann mit seiner Frau während des Tages. Nein, als allererstes gilt, einen Sklaven, einen muslimischen Sklaven zu befreien. Wenn das nicht möglich ist, dann muss man 2 Monate hintereinander fasten. Und erst dann, wenn das nicht mehr gültig ist oder nicht möglich ist, weil man krank ist oder sonst irgendwas, erst dann darf man oder muss man 60 Arme speisen. Und der Geschlechtsverkehr bedeutet, der Geschlechtsverkehr mit dem, dass Fasten ungültig wird, bedeutet, dass die Eichel des Mannes in die Vagina der Frau eindringt. Und dabei ist es egal, ob der Mann dabei einen Samenerguss hatte oder nicht. Das spielt keine Rolle. Sobald er in die Frau kurz eingedrungen ist, ist damit sein Fasten ungültig. Und er muss diesen Tag nachholen und eines von diesen Sühnen machen, in der Reihenfolge, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam beschrieben hat in einem Hadith, der bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist. Dort hat Abu Huraira radiallahu anhu berichtet, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam und zu ihm sagte, O Gesandte Allahs, ich bin zugrunde gerichtet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte ihn, was ist mit dir, was ist geschehen? Und der Mann sagte, ich habe mit meiner Frau geschlafen während Ramadan. Und daraufhin sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zu ihm, kannst du einen Sklaven befreien? Er sagte, nein. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte weiter, bist du in der Lage, 2 Monate hintereinander zu fasten? Der Mann sagte, nein. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fragte ihn ein weiteres Mal, kannst du 60 Arme speisen? Der Mann sagte wiederum nein und dann geht dieser Hadith weiter. Aber bei uns oder für uns ist es wichtig, einfach zu erkennen in diesem Hadith, diese Reihenfolge, die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam vorgegeben hat und die man so recht oder einhalten muss. Und für den Fastenden ist aber nicht schlimm, dass wenn er in der Nacht mit seiner Frau geschlafen hat und die Ghusl, die Ganzkörperwaschung noch nicht vollzogen hat und es kam zum Adhan, zum Fajr-Gebet, dann kann er ganz normal seinen Ghusl vollziehen und dann beten und fasten. Das heißt, wenn du in diesem Janaba-Zustand bist, nachdem du mit deiner Frau geschlafen hast und du hast noch nicht geduscht und es wurde zum Gebet gerufen, dann ist dein Fasten weiterhin, dann ist dein Fasten gültig. Du kannst ganz normal nach dem Gebetsruf die Ganzkörperwaschung vollziehen und beten und fasten. Weil Aisha radiallahu anha und Salama, die Frauen des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die Mütter der Gläubigen, sie haben gesagt, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, die Morgendämmerung holte ihn ein, während er sich in der rituellen Unreinheit nach einem Geschlechtsverkehr befand. Daraufhin vollzog er die rituelle Ganzkörperwaschung und fastete. Und derjenige, der einen feuchten Traum hatte, ob es nun in der Nacht war oder auch tagsüber von Ramadan, das bricht sein Fasten nicht. weil er ja, wenn er am Schlafen ist, keine Kontrolle über seinen Körper hat. Deswegen bricht dies sein Fasten nicht. Was für den Fastenden genauso erlaubt ist, ist, dass er seine Frau küsst und dass er sie zärtlich berühren darf, während er am Fasten ist. Aber unter einer einzigen Bedingung, nämlich, dass er seine Gefühle unter Kontrolle halten kann. Dass dieses Küssen und Berühren nicht dazu führt, dass er dann doch mit ihr schläft. Das heißt, wenn er sich unter Kontrolle halten kann, dann ist es für den Fastenden erlaubt. Wenn nicht, dann sollte man es lieber lassen. Weil Aisha radiallahu anha, sie sagte, so wie es bei Bukhari und Muslim verzeichnet ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte seine Frauen zu küssen und zu liebkosten, während er fastete, jedoch vermochte er sich selbst zu beherrschen. In einem anderen Hadith, dabei Abu Dawud verzeichnete es von Al-Albani als authentisch gestuft wurde, sagte Aisha radiallahu anha, der Prophet sallallahu alaihi wasallam küsste mich, während er und ich fasteten. Das heißt, für den Fastenden ist dies erlaubt, solange man sich oder solange man seine Gefühle unter Kontrolle hat. Und für den Fastenden ist es außerdem zulässig, dass er sich, während er am Fasten ist, wäscht und badet. Auch dies ist erlaubt. Und der Beweis ist der Hadith, den wir vorhin gehört haben, wo Aisha und Salama gesagt haben, dass der Prophet sallam, nach der Morgendämmerung geduscht hat und hat danach gefastet. Somit kann man, wenn man am Fasten ist, und vor allem jetzt zu den Temperaturen, wo es ziemlich heiß ist, kann man ruhig baden oder duschen. Das ist erlaubt für den Fastenden. Und für den Fastenden ist es außerdem erlaubt, seinen Mund auszuspülen und auch so genauso seine Nase auszuspülen. Auch diese Dinge sind erlaubt. Man muss aber nur aufpassen, dass wenn man seine Nase ausspült, dass man das Wasser nicht allzu sehr hochzieht, damit es nicht in den Rachen kommt. Aber in warmen oder in heißen Tagen ist es auch für den Fastenden erlaubt, dass er seinen Mund mit Wasser ausspült. Und Ibn Abbas, radiallahu anhu, er erwähnte eine andere Sache, was genauso erlaubt ist für den Fastenden. Und das betrifft Männer genauso wie Frauen, aber wahrscheinlich Frauen eher, wenn sie am Kochen sind. Weil sie ja vielleicht nicht wissen, ist jetzt genug Salz drin, passt das alles, dann darf sie ganz oder kurz von diesem Essen kosten, aber nur mit ihrer Zunge. Sie darf das nicht runterschlucken und dann wieder ausspucken. Auch dies ist erlaubt. Das heißt, kurz mit der Zunge das Essen abschmecken, ob es in Ordnung ist, aber dann wieder ausspucken, weil Ibn Abbas radiallahu anhu, er sagte, so wie es bei Ibn Hibban verzeichnet ist, es ist nicht verboten, das Essen oder auch Essig während des Fastens abzuschmecken, solange es nicht in den Rachen gelangt. Und was genauso erlaubt ist während des Fastens, ist die Hijama, das Schröpfen oder die Blutspende. Auch all dieses bricht das Fasten nicht, außer man hat die Befürchtung, dass man danach geschwächt ist und daraufhin essen muss. Das heißt, derjenige, der weiß, wenn er Hijama macht, ist er danach körperlich ziemlich schwach, der sollte das nicht machen. Aber derjenige, für den es gar kein Problem ist, Hijama zu machen, der kann ruhig Hijama machen, während er am Fasten ist, weil Ibn Abbas, radiallahu anhu, er sagte, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, er, sallallahu alaihi wasallam, ließ sich schröpfen, während er fastete. Und Anas ibn Malik, radiallahu anhu, er wurde gefragt, so wie es bei Bukhari verzeichnet ist, saht ihr das Schröpfen für einen Fastenden in der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, als verwerflich an? Und Anas entgegnete, nein, nur aufgrund der daraus folgenden Schwäche. Das heißt, wenn man befürchtet, dass man danach schwach ist, sollte man es unterlassen. Und genauso ist es für den Fastenden erlaubt, sind Injektionen erlaubt, Augen- und Nasentropfen oder das Riechen vom Parfüm. Auch all dies bricht das Fasten nicht, solange natürlich man nicht irgendwelche Injektionen bekommt, wo Vitamine drin sind, was den Körper stärkt. Weil dies wäre untersagt. Und was auch genauso erlaubt ist für den Fastenden ist, dass man den Siwak verwenden kann. Das heißt, während du am Fasten bist, darfst du ruhig den Siwak verwenden. Und auch genauso gilt das für Zahnpasta. Du kannst, während du am Fasten bist, deine Zähne säubern mit Zahnpasta. Aber auch hier sollst du wissen oder darauf achten, dass dieses nicht in den Rachen gelangt. Und was auch genauso erlaubt ist, während des Fastens, so wie es Sheikh Al-Uthaymin gesagt hat, ist Asthma-Spray für die Asthma-Kranken. Das ist derjenige, der Asthma hat und während er am Fasten ist, einen Anfall kriegt oder schwer Luft bekommt, er kann seinen Asthma-Spray normal verwenden und das bricht sein Fasten nicht. Das waren jetzt einige wenige Regeln bezüglich des Fastens. Wir werden inshallah gucken, dass wir in der nächsten Zeit noch andere Regeln erwähnen, damit jeder von uns weiß, worauf er achten soll. Möge Allah uns Ramadan erreichen lassen und uns allen vergeben. والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين